Dieses Zimmer ist so klein für mich, überall stoße ich mich. Diese Stadt ist so groß für mich, überall verlaufe ich mich. Rechte Straße, linke Straße, wer alle sieht, kennt keinen mehr. Leere Blicke an Spätikassen, so bitter schmeckt das letzte Bier. Ständig ist mein Rucksack leer. Die richtige Straße ist welche Straße? Der gerade Weg gibt nichts mehr her. Ein Weg, Becher und Wortverdreher. Zum nächsten Ausgang ist nicht weit. Namensvergesser und Smalltalk-Führer. Bis 4 Uhr morgens seid ihr kalt. Ein Tag zu viel, und wenn es hell wird und das Licht fehlt, dann war's ne Nacht zu viel. Und morgen, wenn's regnet, dann war's ein Tag zu viel, und wenn es hell wird und das Licht fehlt, dann war's ne Nacht zu viel. Fährte führt zum Ziel. Weltvergesser und Subkulturentester, schwerer Gang mit leichtem Spiel. Und morgen, wenn's regnet, dann war's ein Tag zu viel. Und wenn es hell wird und das Licht fehlt, dann war's ne Nacht zu viel. Ein Tag zu viel, und wenn es hell wird und das Licht fehlt, dann war's ne Nacht zu viel.